Erster, dies sind die Könige. Israel besiegte sie. Sie nahmen ihr Land. Das Land war östlich vom Jordan. Es reichte vom Arnon bis zum Hermon. Zweiter, Sihon war König der Amoriter. Er wohnte in Hesbon. Er regierte Land am Arnon. Er regierte auch die Hälfte von Gilead. Der Fluss Jabbok war die Grenze. Dritter, Sihon regierte auch die Steppe. Sie reichte bis zum See Kinnerot. Sie reichte auch bis zum Salzmeer. Das Land war bei Beth Jesimoth. Es war auch am Berg Pisga. Vierter, Og war König von Basan. Er war ein Rephaiter. Er wohnte in Astaroth und Edrei. Fünfter, Og regierte den Berg Hermon. Er regierte Salcha und ganz Basan. Er regierte auch die Hälfte von Gilead. Die Grenze war bei König Sihon. Sechster, Moses besiegte diese Könige. Er war ein Diener Gottes. Die Israeliten halfen ihm. Moses gab das Land. Er gab es den Rubenitern. Er gab es den Gaditern. Er gab es dem Halbstamm Manasse. Siebter, dies sind weitere Könige. Josua besiegte sie. Die Israeliten halfen ihm. Ihr Land war westlich vom Jordan. Es reichte von Baal-Geadeh bis zum Berg Seir. Josua gab dieses Land den Stämmen Israels. Achter, das Land war in den Bergen. Es war in Tälern und in der Steppe. Es war auch im Süden. Dort lebten Hethiter und Amoriter. Auch Kanaaniter und Pheresiter. Und Heviter und Jebusiter. Neunter, der König von Jericho war einer. Der König von Egai war einer. Egai lag bei Bethel. Zehnter, der König von Jerusalem war einer. Der König von Hebron war einer. Elfter, der König von Jarmut war einer. Der König von Laches war einer. Zwölfter, der König von Eglon war einer. Der König von Geser war einer. Dreizehnter, der König von Debir war einer. Der König von Geda war einer. Vierzehnter, der König von Horma war einer. Der König von Arad war einer. Fünfzehnter, der König von Libna war einer. Der König von Adulam war einer. 16. Der König von Makeda war einer. Der König von Bethel war einer. 17. Der König von Tapo war einer. Der König von Hefa war einer. 18. Der König von Afek war einer. Der König von Saron war einer. 19. Der König von Madon war einer. Der König von Hazor war einer. 20. Der König von Simron-Meron war einer. Der König von Achsaf war einer. 21. Der König von Tanach war einer. Der König von Megiddo war einer. 22. Der König von Kedes war einer. Der König von Jognim war einer. Er war am Karmel. 23. Der König von Dor war einer. Dor gehörte zu Naphat-Dor. Der König von Gilgal war einer. 24. Der König von Tirzah war einer. Das waren zusammen 31 Könige.